Hallo? Hallo? Hallo? Hier spricht die Liebe, bleiben Sie am Apparat. Ich verbinde Sie mit einem Herzen, das nach Ihnen Sehnsucht hat. Hallo, hier spricht die Treue, können Sie mich gut verstehen? Ach, Sie ahnen nicht, wie ich mich freue, trotzdem wir uns nie gesehen. Zwei kleine Groschen haben uns verbunden, zwar nur per Telefon. Doch ich bin selig, dass ich Sie gefunden, denn ich suche Sie so lange schon. Hallo, hier spricht die Liebe, kommen Sie zum Rendezvous. Ins Café ganz dicht in Ihrer Nähe, und damit ich Sie nicht übersehe, lächeln Sie mir freundlich zu. Doch niemand ruft mich an. Wozu hat man ein Telefon, wenn man mit niemand sprechen kann? Doch gestern fiel mir plötzlich eine alte Nummer ein. Ich nahm den Hörer, wählte schnell und rief vergnügt hinein. Hallo, hier spricht die Liebe, bleiben Sie am Apparat. Ich verbinde Sie mit einem Herzen, das nach Ihnen Sehnsucht hat. Hallo, hier spricht die Treue, können Sie mich gut verstehen? Ach, Sie ahnen nicht, wie ich mich freue, trotzdem wir uns nie gesehen. Zwei kleine Groschen haben uns verbunden, zwar nur per Telefon. Doch ich bin selig, dass ich Sie gefunden, denn ich suche Sie so lange schon. Hallo. Hier spricht die Liebe, kommen Sie zum Rendezvous. Ins Café ganz dicht in Ihrer Nähe, und damit ich Sie nicht übersehe, lächeln Sie mir freundlich zu.